Hallo. Hallo. Hallo. Ihr hört Lost Mixtape und Ja. Immer, leg los. Leg los. wir wollten erzählen, also ja, wir saßen vor dem B-52s-Konzert letzten Sommer und haben über die Vergangenheit geredet, über Musik, die uns geprägt hat in unserer Jugend und wie wir dazu gekommen sind, diese Musik zu hören. Und ja, eine Erklärung bietet vielleicht das nächste Lied an. Das nächste Lied ist, was habe ich? Feeling B aus Berlin. Die haben sich gegründet 83. Hier ist erstmal der Christian. Und ich hatte das Tape damals, aus, auch glaube ich 1990. Das fand ich großartig. Super Song. Von dieser Kassette spielen wir erstmal den Anfangssong, der heißt Hey Ahoa. Genau. Bis dann. Feeling B. Ich bin der Max und meine erste Begegnung mit Punk fand Mitte der 80er statt, als mich meine Eltern mit zu Hausfesten genommen haben. Unter anderem in der Waldstraße, in der Funkenborgstraße, wo es ein einen Proberaum gab, wo Bands geprobt haben, aus denen dann Defloration und der Schwarze Kanal hervorging. Und da lernte ich auch das Schlagzeug spielen, als ich mich bei einem dieser Hausfeste einfach ans Schlagzeug rangesetzt habe und losgespielt habe und ja, die anderen Musiker auch einfach eingesetzt haben. Und das war sehr, sehr spannend. Und die Band, die damals daraus hervorging, hieß Defloration, und von denen hören wir jetzt einen Song in einer Aufnahme von 1992, und der Song heißt Gib mir die Farbe. Gib mir die Farbe, ich streich mein Gesicht ein, damit sie erkennen, mein anderes Ich. Komm, gib mir die Farbe, ich streich mein Gesicht ein, damit sie erkennen, mein anderes Ich. Tragen die Sterne, die roten, die gelben, von den langen, die offen, von den deutschen, die Blick. Tragen die Sterne, die roten, die schwarzen, von den langen, die offen, von den deutschen, die Blick. Mensch ist weg, Mensch ist weg, Mensch ist weg, Mensch ist weg. Ist egal, welche Sprache du sprichst, die Farbe der Haut, die roten Gesicht. Denn die Hauptsache ist, denn die Hauptsache ist, wenn die Hauptsache ist, es ist kein Faschist. Und Vaterlandswahn, Religion, Faschismus und Kriegsschrei und Idiotenrassismus. Und Vaterlandswahn, Religion, Faschismus und Kriegsschrei und Idiotenrassismus. Komm, gib mir die Farbe, ich streich mein Gesicht ein, damit sie erkennen, mein anderes Ich. Komm, gib mir die Farbe, ich streich mein Gesicht ein, damit sie erkennen, mein anderes Ich. Tragen die Sterne, die roten, die schwarzen, von den langen, die offen, von den deutschen, die Flecht. Tragen die Sterne, die roten, die schwarzen, von den langen, die offen, von den deutschen, die Flecht. Mensch ist Mensch, Mensch ist Mensch, Mensch ist Mensch, Mensch ist Mensch. Ist egal, welche Sprache du sprichst, die Farbe der Haut, die roten Gesicht. Denn die Hauptsache ist, denn die Hauptsache ist, ja, Defloration. Ah, die habe ich doch damals auch auf DT64 gehört. Ja, also ich komme ja im Gegensatz zu Max von einem kleinen Dorf, 1000 Einwohner, und man hatte da natürlich einen erschwerten Zugang zu Musik. Also die Älteren haben so Funpunk gehört oder Metal. Dadurch kam dann auch mein erster Einfluss, die Goldenen Zitronen, von denen ich jetzt ein Lied spiele. Das habe ich im Frühjahr 88 gekauft, und da war auch gleich ein Konzert der Goldenen Zitronen in Kassel, wo ich mit dem Bus hingefahren bin. Das Konzert war mein erstes Punk-Konzert, und am Ende des Konzertes habe ich mich dann auch in den Pogo-Mob vorgewagt und habe dabei meine Brille verloren und musste dann ohne Brille nach Hause gehen. Jetzt angelogen von den Goldenen Zitronen. Leise fällt der Regen über Bonn. Du denkst an Selbstmord, doch den kümmert schon. Wieder hin, aus 100 deinen Füßen schon im Rhein. Und keine Stimme flüstert, zern dich, lass es sein. Dein Parteibuch hast du Asche gemacht. Ja, also wie gesagt, ich komme aus Westdeutschland, das wollte ich nochmal betonen, um meine Sozialisation. Die Zitronen haben zwar damals auch in Leipzig unter anderem gespielt, aber... Und wo ja, in Leipzig? Wo in Leipzig? Ich glaube in irgendeinem Proberaum, ich denke vermutlich von den üblichen Verdächtigen, Wutanfall. Mhm. Ich weiß es nicht sicher, also, aber... Okay. So, ich bin dran. Von mir kommt jetzt Papierkrieg mit Bitterfeld. Das erste Tape, nee, das Tape, was, das kam von meinem Bruder. Das hieß, wie hieß denn das? Der Diktator hat noch nie eine Volksabstimmung verloren. Genau, das, Bitterfeld war auf der zweiten Version von diesem Tape drauf. Ja, das haben wir damals per Postfach bekommen. Musstest irgendwie so ein Post irgendwie anschreiben und dann hast du einen Haufen Flyer und Aufkleber, glaube ich, sogar auch dazu bekommen. Das ist ein super, super Tape gewesen. Ja, und da spielen wir von der zweiten Version dieses Tapes halt den Song Bitterfeld. Verstopft in die Ohren, hat den Mund sonst bist du verloren. Gestank verfesselt die Luft, so Staub ist hier mein Star. Bitter, bitter, bitter, bitter, er stirbt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Mann schon. Bitter, bitter, bitter, bitter, er stirbt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Mann schon. Dunstglocke über der Stadt. Und dann trauen die Nacht, und hier ist bevor ein Leben erwacht, eine Stadt, die er nicht so bieten hat. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt die Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt die Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Begraben. Kaum mehr an die Zukunft glaubt, krank und schwach verbraucht. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Der Fortschritt hat uns eingeholt, nimmt uns in die Mangel. Werft weg die Rose und Brillen. Macht euch auf, sonst seid ihr verloren. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Bitter, bitter, bitter, bitter, er schickt der Nation. Bitter, bitter, bitter, bitter, tut der Wartet schon. Gut, wir sind zurück. Ein weiterer Abstecher in die späten 80er. Ich war sehr fasziniert von Defloration, von denen wir ja vorhin auch schon einen Song gehört haben. Und wollte mehr. So bettelte ich meinen Vater an, doch seine West Connections spielen zu lassen und da mal anzufragen, was es da so an geiler, harter Musik gibt. Und eine Freundin meines Vaters aus Stuttgart fragte dann den lokalen Plattendealer und bekam ein Tape namens State of Euphoria in die Hand gedrückt, der New Yorker Band Anthrax. Und dieses Tape landete dann per Westpaket bei mir auf dem Tisch und in meinem kleinen Ghetto-Blaster, wo es dann für die nächsten, keine Ahnung, 300 Tage nonstop gehört wurde. Und ich war unglaublich fasziniert von der Härte der Musik, von auch von den Bildern im Cover-Artwork, die ungewöhnlich bunt waren und die im Gegensatz zum Proberaum von der Floration sehr hell waren, weiße Wände, bunte Graffitis, lustige Leute in bunten Klamotten, alles ein wenig weniger düster. Und ja, ich habe dieses Tape unglaublich oft gehört. Es wanderte dann auch im Freundeskreis meiner Eltern rum, auch natürlich bei Defloration beim Schwarzen Kanal. Kam ab und zu mir zurück, aber irgendwann war es dann für immer weg. Kaputt. Kaputt gespielt. Kaputt gespielt, weggespielt, keiner hat es mehr. Ja, irgendwann in den 90ern habe ich mir dann die CD-Version davon geholt. Die hast du noch, Lost Mixtapes. Die habe ich natürlich noch. Ja, von der Platte hören wir jetzt den Song Be All and All. We'll be right back. Ja, Metal habe ich damals auch viel gehört. Über die älteren Geschwister hat man das immer so mitbekommen. Und ich bin ja irgendwann dann auch zu derselben Berufsschule gegangen wie mein Bruder. Und der hatte da Mitschüler, die eine Band hatten, Rotten Corpses aus Kassel. Die hatten auch sehr schöne T-Shirts. Das war mein erstes Band-T-Shirt 1987 oder so. Da war so eine DRI-Comic-Figur auf dem T-Shirt abgebildet und der Schriftzug der Band. Genau, und von Rotten Corpses spiele ich jetzt ein Lied, Martinator. Zosch, das handelt von einem Kasseler Bier, das man in Kassel kaufen kann, ein Starkbier, das mit 7,7% Alkohol damals eines meiner Lieblingsbiere war. Und jetzt hört ihr Rotten Corpses, Martinator, Zosch. Loslegen, Christian, wenn du magst. Das war eine super Qualität vom Tape. Und jetzt kommt Ernährungsfehler. Ernährungsfehler kommt bei, also ich komme eigentlich vom Dorf an die Grenze zu Helmstedt auf der Ostseite, Wefensleben. Wie heißt denn das Dorf? Das Dorf? Wefensleben heißt das. Genau. Super Gegend auch da. Und ein Dorf weiter, da kam eine Band her, die hieß Ernährungsfehler. Und so die Legende, wo wir das Tape dann bekamen, irgendwann hatte man so ein Tape, das war legendär, so oft abgespielt, eine miese Scheißqualität, aber es war der absolute Hammer. Und die hat sich dann kurz danach irgendwann aufgelöst. Ja, dann kam irgendwann nochmal eine LP-Version davon raus, von den Tapes. Da stand dann drauf von 90 und 91, also müssen zwei Tapes irgendwo existiert haben. Da weiß ich jetzt aber nicht so richtig. Jedenfalls habe ich die LP mir dann gekauft und super, ganz toll. Und von dieser Platte spielen wir jetzt den Song Arbeitslosen Groove. So, wir sind zurück und die nächste Band ist der Schwarze Kanal, der darf natürlich nicht fehlen. Proberaumkollegen von Defloration, ich erwähnte es bereits. Damals war das ja recht üblich, dass Punkkonzerte in Kirchen stattfanden. Und so fand auch das allererste Konzert vom Schwarzen Kanal in einer Kirche statt, und zwar damals hinten in der Eisenbahnstraße in der Lukaskirche. Und auch nicht unüblich war es damals in Künstler- und Punkerkreisen, den eigenen Nachwuchs mit zu den Konzerten zu nehmen. Und so wurde ich auch dorthin geschleift von meinen Eltern und war ich jetzt auch nicht der einzigste Knirps, der da rumhing. Und am besagten Abend spielten auch noch Defloration und Mad Affair. Und und wir hören jetzt vom Schwarzen Kanal das Lied Mauerlied. Einstein, Goethe, Marx und Luther, Autos, Bomben, Hunde, Futter, Ursprung deutsches Hirn und Hand. Deutschland, Deutschland, Vaterland, ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Das finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich, also nee. Nee. Also, Nee. Dann, ich bin ja ab Ende 87 in Kassel, also der Großstadt, quasi zur Schule gegangen. Also, und hab dann ist man natürlich auch mal in die Plattenläden da gegangen und hat sich die Platten stundenlang durchgehört und hab mir irgendwann begonnen, auch so Zeitschriften zu kaufen. Specs, muss ich gestehen, damals. Die damals aber vielleicht auch noch ganz gut war eigentlich. Oder mir gibt's zumindest noch gefallen hat. Die gibt es ja immer noch, immer hat noch sich sehr krass verändert im Laufe der Zeit. Und dann hat man so einen Musikgeschmack langsam entwickelt. In Kassel war eigentlich nicht viel los und auf meinem Dorf erst recht nicht. Aber irgendwann im November 1989, da hatte ich dann wohl in einem Plattenladen eine Konzertankündigung gesehen für die Band Boxhamsters aus Gießen, was nicht so weit entfernt ist von Kassel. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich die Platte da schon hatte. Der Göttliche Imperator war die Platte, die zu der Zeit rausgekommen ist. Die sind im alten Spot am Hauptbahnhof aufgetreten, zusammen mit der US-amerikanischen Band All, ehemals Descendants. Und von Boxhamsters spiele ich jetzt das Lied Zu klein. We'll be right back. Boxhamsters. Ich mag die Band auch sehr doll, muss ich sagen. Himmel, hast du eigentlich alle Platten von Boxhamsters? Ja, die meisten, bis auf die unlängst erschienene Compilation. Das, ach ja, Major Label aus Leipzig. Großartiges Label. Das ist aber so eine Best-of, ne? Ja, irgendwie so Best-of. Aus vier Platten, irgendwie, die es nicht mehr gibt oder irgendwie sowas. Ja, Neuauflage wahrscheinlich. Super Label, unterstützen, könnt ihr auch hingehen und kaufen. Major Label. Punkt. Ja, jetzt kommen wir zu Gefahrenzone. Gefahrenzone ist eine Band aus Saalfeld. Die haben, glaube ich, stecken auch dahinter, hinter ja, dieser Hinterhofproduktion. Kennst du das, Hilmar? Ja, kennst du auch. Wo Sperma-Kombo. Ja, Jena. Aus Jena? Ich glaube, sie waren in Jena. Nee, da haben die nur da aufgenommen bei Hinterhofproduktion. Stimmt, du hast recht, das kommt eigentlich aus Jena. Aber, Jedenfalls haben die ihr Tape. Saalfeld. Aus Saalfeld, genau. Okay. Aber es liegt auch sehr dicht beieinander. Okay. Jetzt kommt ein Song, ich weiß gar nicht, ob der auf diesem Tape, was ich damals hatte, mit drauf war, aber ich mochte den jetzt. Ich habe den letztens für mich entdeckt. Der ist so toll, der heißt Machtlos und ist halt mal punk-untypisch, finde ich. Ist total geil. Also viel Spaß bei Gefahrenzone, Machtlos. Ich habe keine Macht über dich. Ich habe kein Recht auf dich. Und doch beherrsche ich dich. Und doch beherrsche ich dich. Meine Macht ist eine Ohnmacht. Mein Rhythmus ist ein Notstand. Glaubst du, du hast mich besiegt? So steh ich doch. richten. Du kannst mich nicht vernichten. Du kannst mich nicht verdrängen. Du kannst mich nicht. Gefahrenzone. Jetzt geht's weiter mit meiner ersten Band, mit dem wunderbaren Namen Hamilch aus Bagdad. Damals tobte ja ein Golfkrieg und ich weiß nicht mehr genau, wir haben Hamilch getrunken, irgendwie sind wir auf den Namen gekommen. Die Band waren größtenteils Leute, die 10 Jahre älter waren als ich. Zwei waren Gitarrenschüler bei meinem Vater, der zu der Zeit Gitarrenlehrer war. Wir haben dann relativ zügig angefangen, im Proberaum von Deflo und vom Kanal Songs zu schreiben und haben auch am 10.10.1990 im Turm in Halle unser Live-Debüt gegeben und danach die Szene für 1-2 Jahre unsicher gemacht mit Konzerten unter anderem auch in der Stö, in einem Laden, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob das jetzt das heutige Manfred oder der heutige Livi ist, beziehungsweise war, oder ob es ein Gebäude war, was vielleicht heute nicht mehr existiert. Es war auf jeden Fall irgendwo in der Stö. Und das allererste Konzert haben wir im Turm in Halle gespielt mit Die Art und Messer Vanzani zusammen, was sehr, sehr geil war. Und wir hören jetzt den Song Deutschlandlied, was beeinflusst war von der kurz bevorstehenden Wiedervereinigung Deutschlands und von dem Hit Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. viel Spaß damit. Deutschland, ich lieb dich. Schaffte nicht durchzumachen? Deutschland, ich lieb dich nicht. Deutschland, ich verbot dich. Ich verbot dich nicht. Deutschland, ich verbot dich. Ich verbot dich nicht. Ich verbot dich nicht. Deutschland, ich liebe dich, ich liebe dich, Deutschland, ich liebe dich, Deutschland, ich liebe dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlassen. Und all die fremden Fahnen zittern. Fremdem Herzen meiner fremden Stadt. Die fremden Sieger gehen spazieren. Unser Blut einst der Geheimnis. Yeah. ich eine fremde Straße zu. Absätze klingen laut und böse. Die fremden Sieger fahren dahin. Du damals, als du da in der Band gespielt hast? Also als das mit Hamilch losging, da war ich 10. Und wie alt waren die anderen? Also wie war die Besetzung überhaupt? Wir hatten 2 Gitarristen, eine Bassistin und im Original-Line-Up einen Sänger, der irgendwann rausgeflogen ist. Da hatten wir dann eine Sängerin. Und die waren alle so, ja, Anfang, Mitte 20, haben studiert. Krass. Genau. Wie kam das zustande, dass du da einfach so, als Schlagzeug mit 11 Jahren, der hält sich auf die Stücke noch ein bisschen anders an? Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt, was ich ganz am Anfang schon erzählt hatte, halt irgendwann Ende der 80er mich halt einfach mal rangesetzt ans Schlagzeug, war so im Haus fest. Und das kam halt ziemlich gut an und die haben mich dann einfach gefragt, ob ich Bock habe zu spielen. So. Und so hat sich das halt ergeben. Krass, absolut krass. Okay. Ja, das nächste Lied spiele ich wieder. Ja, ich war 1989, 19, glaube ich. Und nach meinem ersten Konzerterfahrung mit Boxhamsters war dann das Interesse für Hardcore und Punk, wie er damals zu der Zeit eben gespielt wurde, bei mir erwacht. Mir dann auch Zeitschriften gekauft. Januar 1990 habe ich mir das Zapp gekauft, zum ersten Mal eine Hardcore-Zeitschrift, die damals sehr einflussreich, sehr weit verbreitet war, für eine Hardcore-Zeitschrift zumindest. Und darin waren dann Unmengen von Adressen aufgelistet. Man konnte Platten relativ billig bei Mailordern bestellen und in den Kleinanzeigen waren Leute, die ihre Kassetten verkaufen wollten. Und ja, die folgende Platte habe ich mir bei Double A Records, glaube ich, einen Mailorder gekauft. EA80, die 202 mit einer eingelegten Single. Und davon spiele ich jetzt von der Single das Stück Steinzeit. Ich war allein, es war eins, aber es war etwas in meinem Mund, es war warm und es hat weh, meine Nummer wie gelebt. Ich suchte leise Bindewesen, der meine Sprache verstand. Etwas in meinem Herz, etwas, was mir verstand, ist durch das und richtig lieb, was ich liebe, in einem Mund, ein Wunder, das ich besser sah. Ich suchte leise Bindewesen. So, das war ER80. Ich finde ER80 einer der absolut besten Punkbands Deutschlands. Also absolut großartig. So, jetzt kommen wir zum Thema, was Max und mich auch betrifft, weil wir sie beide lieben, diese Band, Parole Emil. Also, was für mich ist das eine großartige Band, die viel zu wenig Tapes gemacht hat. Ja, leider, leider. Und viel zu wenig Leute, die kennen. Und ich glaube, es war auch, als wir damals vor der Parkbühne bei den B-52s saßen mit so... Das ausschlaggebende Thema, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, da wurde uns allen, damals war noch der Jeans mit dabei, schon so ein bisschen warm ums Herz, so dass die anderen Parole Emil kennen und zwischen Beton und Beton und... Also, ja genau, zwischen Beton und Beton ist der eigentliche Hit von denen, also das war der Song, der bei Paroktikum lief, ne? Ja. Genau. Ja. Und, einem sehr, sehr leidenschaftlichen Brief, der vorgelesen wurde damals in der Sendung. Ach so? Ja. Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwer hatte das aufgenommen und dann habe ich das gehört und ich fand das total verschärft. Aber ich weiß nicht, in welchem Kontext, was für ein Brief war das? Wie verstehe ich? Da ging es darum, was vielleicht repräsentativ sein könnte für die Leipziger Underground-Szene Ende der 80er. Und da hat halt einer über diese, ja, zu dem Zeitpunkt schon aufgelöste Band einen sehr leidenschaftlichen Brief verfasst und... Genau, ja. Die Band gab es nämlich nur von, also ich habe das gestern mal geguckt, von 89 bis 90, was ja nicht so doll ist. Das ist ja quasi nur ein Jahr. Ja, die haben noch in anderen Bands, glaube ich, teilweise gespielt. Ich glaube mich zu erinnern, irgendwann mal eine Band namens Sergeant Weißflog gesehen zu haben, wo, glaube ich, noch einer oder zwei von denen mitgespielt hatten und direkt danach gab es noch Believe in Falter. Die und haben auch irgendwann Dead im Emails. Eiskeller gespielt. Okay. Ja. Ja, das ist jedenfalls ein Song, den ich jetzt ausgewählt habe, der ist auch total super. Willkommen in deinem Leben heißt der. Also wenn man, ihr müsst auf den Text achten. Ich weiß nicht, wie alt der Sänger zu dem Zeitpunkt war. Kann nicht so alt gewesen sein wahrscheinlich. 16 also, vielleicht. Als Schülerband ging das wohl durch oder was? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls klingen sie auch noch irgendwie ziemlich jung. Die super Stimme, die Texte sind der absolute Hammer. Also besorgt euch irgendwie ein Tape oder man kann es ja auch im Netz einfach... Parole Emil irgendwie eingeben, Tape. Auf tapeattack.blogspot.com. Weil man wird es so nicht käuflich erwerben, geht ja nicht. Genau, und dann einfach ein bisschen runterladen. So, super Band, super Song. Und genau, dann kommt jetzt Willkommen in deinem Leben. Vielen, vielen Dank. Die Schabe beginnt, meine Damen und Herren. Du bist das Wunschkind der Familie, deine Eltern haben sich so auf dich gefreut. Sie schenken dir eine Blasse im Geh. Im Kindergarten lernst du die Kapitalisten hassen. In der Schule musst du fleißig lernen. Du willst doch mal was Gutes werden und du hörst auf den Rat deiner Mutter, falle nie auf. Beuge dich der Mehrheit. Und beuge dich der Mehrheit. Und beuge dich der Mehrheit. Willkommen in deinem Leben. Herzliches Beileid zu deinem Glück. Mit Pauken und Trompeten. Nach vorn und nie zurück. Und nie zurück! Später bist du dann Arbeiter geworden und du hast mit 19 geheiratet. Euer erstes Kind passend zur Leiberwohnung mit Schrankwand und Pappenseher. 45 Jahre lang gehst du arbeiten. Von früh um 6 bis 17 Uhr. Dabei wirst du zum problemlosen Bürger, der nur seinen Reichtum kennt. Der nur seinen Reichtum kennt. Nur seinen Reichtum kennt. Willkommen in deinem Leben. Herzliches Beileid zu deinem Glück. Mit Pauken und Trompeten. nach vorn und nie zurück und nie zurück. Deiner Rente schuftest du im Garten. Alles muss schön und ordentlich sein. Doch kurz bevor du gestorben bist, dann kam es dir plötzlich in den Sinn. Warum hast du nie gelebt? Warum hast du nie gelebt? Warum hast du nie richtig gelebt? Nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt. Nie gelebt, warum hast du nie richtig gelebt? Dankeschön. Ihr hört Radio Blau. Lust. Zurück. Hilmer bat mich zu erwähnen, dass das gerade unser wunderschönes Jingle war. Okay, weiter geht's mit eigenen Bands. Die zweite Band, in der ich Anfang der 90er gespielt habe, war eine Art Kinderband mit meinem Jugendfreund Patrick, wiederum Sprössling vom Deflorationsbassisten Markus. Wir haben damals oft in der Kellertreppe in der Funkburgstraße abgehangen und haben halt bei beim Schwarzen Kanal oder bei der Floration bei den Proben zugeschaut. Und irgendwann bei einer Kanalprobe fragten die uns dann, Mensch, ihr könnt doch beide ein Instrument spielen, warum macht ihr keine Band zusammen? So, ja, doof wie wir waren, sind wir da nicht von alleine drauf gekommen. Hätten wir ja eigentlich drauf kommen können, so. Ja, und da haben wir uns dann zusammengesetzt und haben halt irgendwie einen ersten Song komponiert und einen Klassenkamerad als Sänger rekrutiert, dessen bester Kumpel uns wiederum einen sehr politischen Text schrieb über Hooligan-Ausschreitungen, die es damals 1990 in Leipzig gegeben hatte, bei einem Spiel von Chemie Leipzig gegen den BFC Dynamo, wo die Polizisten unter anderem auch einen Hooligan erschossen hatten, was damals ziemlich groß in der Presse war. Und wir hatten mit der Band eigentlich nur einen regulären Auftritt bei einem Punker-Festival in Probstheida, wo wir auch leider nur zu zweit spielen konnten, weil der Vater von unserem Sänger ihm das am Abend relativ kurz vorm Auftritt dann doch noch untersagte. Aufgrund. Ohne Stimme denn, oder was? Genau, wir waren dann einfach zu zweit, Patrick an der Gitarre, ich am Schlagzeug. Okay. Und haben einfach nur den einen Song performt, 3-4 Minuten lang. Punker-Festival in Probstheida, was es damals alles noch so gab. Ja, also in irgendeiner Datsche oder irgend sowas in der Art. Auf jeden Fall war es grün, ein Fullinger lag schon vor der Bühne, völlig flach. Und ein Haufen rotzbesoffene Punker beäugten uns zum Teil anfangs recht kritisch, waren dann aber sehr begeistert und stiegen auch zeitnah in einen schönen Pogo-Tanz vor der Bühne ein. Ja, war sehr lustig. Wir hätten auch noch ein zweites Konzert spielen können, als wir mit unseren Eltern in Berlin waren, in irgendeinem besetzten Haus bei einem kleinen Festival, wo wir spontan angefragt wurden, ob wir nicht einfach auf die Bühne gehen wollen und den einen Song spielen wollen. Und leider haben wir uns das nicht getraut, weil dort doch recht viel uns unbekannte Gesichter rumsprangen und wir waren dann leider zu feige, das zu dieser Band, die nie einen wirklichen Namen hatte. Und der Song, den wir jetzt hören, der heißt Die Hools. Hamilch ist für mich übrigens einer der besten Songs, die wir hier spielen in diesen zwei Stunden. Ja, ganz ja, tolles ein, Ding. Ein Nebenprojekt, ein Nebenarm von Hamilch. Genau, richtig aufgenommen. Auf ah, nee, stimmt, genau. Du hast ja keinen Namen dafür. Also, also Hamilch ist natürlich auch toll. Aber dieses Projekt, dieses Kinderdingsprojekt ist großartig. Also, wir hatten toll. Bei, also die Aufnahme, die wir jetzt gerade gehört haben, das war eine Proberaumaufnahme und da hat auch einer von Hamilch noch die zweite Gitarre mitgespielt. Mhm. Ganz toll. Ja, als nächstes, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin dann langsam nach Kassel auch selber auf Konzerte gegangen. Ich hatte kein Auto natürlich, ich war 19, konnte mir aber irgendwann das Auto von meinem Bruder ausleihen und auch selber mal auf ein Konzert fahren. Und meistens bin ich damals ins Spot gegangen, was dann umgezogen ist zu der Zeit genau. Es gab so eine kleine Flaute in Kassel damals. Aber über das Spot habe ich dann auch einen sehr guten Secondhand-Laden kennengelernt, Lost and Found. Und der Betreiber, den Laden gibt es auch heute noch, der hatte damals einen sehr guten Sampler rausgebracht, 1988 meines Wissens. Der hieß Not Great for Great Men. Er selber hat ihn rausgebracht? Genau, er hat den Sampler auf Vinyl, richtig, genau. Da waren 10 Bands aus Kassel, aber auch aus dem Umland, aus Wolfhagen, was eine sehr aktive Stadt damals war. Mhm. Und Hannover-Schmünden. Das folgende Lied ist von diesem Sampler, die Echolets, die auch irgendwie teilweise aus Wolfhagen kamen, mit dem Lied Paisley Park. Sun went down the sky got dark and I was about to leave the Paisley Park. But I heard something thundering from behind. Turned around, could hardly see, but who the fuck she came to me? In the bed of have I lost my mind? And she was coming into sight. Skin was shining pearly white. I kissed her sweet and bloody lips, and then I touched her skeleton hips. Ah, sucking love. Come straight from the treasure dome and said, come on baby, let's see her. Spread her wings, I didn't kiss her dream. Rubbed her up and gone away, but other drinks were not too late. She kept to a straight edge philosophy. I was a lover of her choice, containing more than other boys. Sucking was a big and fun, she didn't like no other one. Sucking love! What must I be a living dead? The spirit slipped into my head. Sucking love! Sucking down the sky, come on. I was about to leave that beastly park. I heard something fluttering from behind. And the rat would hardly see, but through the park she came to me. Is it a bed or have I lost my mind? And she was coming into sight. Skin was shining pearly white. Kissed her sweet and bloody lips. Then I touched her skeleton hips. Sucking love! So, da sind wir wieder. Jetzt kommt eine Band, die heißt Aufruhr zur Liebe. Die kommen irgendwie aus Berlin. Die haben existiert von 83 bis 86. Der Schlagzeuger der Band, der heißt Alex Greening oder so, der hat davor bei Feeling B gespielt und danach, nach 86, auch nochmal bei Feeling B gespielt, was ich ziemlich cool finde eigentlich. Und Aufruhr zur Liebe ist eine, was ist denn das, irgendwie so New Wave. Hat schon auf jeden Fall was Waviges. Ja, krass irgendwie. Also die haben irgendwie ein Sampler gemacht, so. Der heißt Life in Paradise. Der kam 1985 in West-Berlin auf dem Good Noise Label raus. Den habe ich damals mal als Kassette erstanden. Den habe ich eigentlich aus Versehen gekauft, weil ich dachte, da ist irgendwie Punkmusik drauf. Und trotzdem war ich nicht enttäuscht, weil ich fand das schon ziemlich cool. Also das war irgendwie mal was anderes aus Ostdeutschland. Also ich wusste nicht, bis dahin wusste ich nicht, dass es solche Bands gibt, muss ich mal sagen. Und wo hast du den gekauft? Gab es in Magdeburg in irgendeinem Laden. Der Typ, der das immer gemacht hat, der hat die Tapes einfach irgendwo überspielt einfach und hat sich da, glaube ich, einen ziemlichen Reibach gemacht mit, glaube ich. Und aber gleichzeitig natürlich das auch publik gemacht. Sonst hätte ich es ja nicht gekriegt. Ja. Also die Platte konnte man ja auch gar nicht erstehen irgendwie. Das war ja wahrscheinlich sofort ausverkauft oder so. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da irgendwie ein Knast gekommen ist von den Bands. Also ich denke mal nicht, weil die singen halt nicht über sonst was, sondern einfach artig quasi. Und ja, Aufruhr zur Liebe ist ein ganz tolles Teil. Genau, der Song heißt Berlin Wayne und ja, viel Spaß damit. We'll be right back.

und fand nach einer Weile raus, dass die Sendung aus der DDR übertragen wurde, was mich erstmal sehr überraschte, da ich bis jetzt die DDR für mich sehr weit entfernt lag. Ich hatte keinerlei Idee, was das für ein Land ist. Und im Weiteren begann ich dann jeden Samstag Paroktikum zu hören, von Lutz Schramm moderiert. Samstag immer um 22 Uhr, glaube ich, kam das, 2 Stunden lang. In Hessen gab es auch keine vergleichbar guten Sendungen von Klaus Walter. Der Ball ist rund, gab es noch in Hessen. Und, Der Ball ist rund, ist das eine Fußballsendung gewesen? Nee, es war auch eine Punk-Independent-Musiksendung. Den Was für Autor. Ein Name. Die Sendung wurde irgendwann jetzt eingestellt, aber das ist Lutz Schramm ja auch so passiert dann. Genau, und. Aber was mich kurz interessieren würde, gab es da noch mehr Leute bei dir da aus dem Umfeld, die die Sendung empfangen haben? Das ist mir nicht ganz klar, weil ich habe eigentlich die Musik immer alleine gehört. Ich war der Einzige, der sich für die Musik interessiert hat auf meinem Dorf und habe auch später nie jemanden kennengelernt. Also ich habe das immer so als Privat-Hobby für mich. Das ist ja schon ein sehr, sehr spannender Aspekt, dass jemand vor 89 aus dem Westen heraus diese Ostpunk-Sendung verfolgt hat. Und ja, neulich las ich mal, dass das wohl noch anderen Leuten so ging. Wie heißt er, der Autor von diesem Buch, als die Welt noch unterging? Der hat das neulich in Sonic Fanzine geschrieben, dass er auch DT64 zufällig im Altenheim oder so in Bayern eingeschaltet halt so hat hört. Und da AG Geige kennengelernt hat. Oder was, im Altersheim hat er AG Geige denn gehört? Nee. So ungefähr, ich weiß nicht. Ah, verdammt, AG Geige haben wir vergessen, die hätten wir mit einbauen müssen. Haben wir nicht gemacht? Nee. Später. Ja. Und Asche auf mein Haupt. Nächstes, genau, im Dezember hat dann Lutz Schramm schon, nachdem die Mauer offen war, am 9. Dezember, ich habe mir das sogar notiert, hat Lutz Schramm da Smog-Alarm von Lattentat aus Leipzig ja bekanntlichermaßen gespielt. Ich erinnere mich noch, dass er damals auch davon sprach, dass man langsam die Schere im Kopf abschaffen muss als Radiomoderator. Und Lattentat dürfte meinen Mitmoderatoren ja eigentlich bekannter sein als Leipziger Band. Für mich, wie gesagt, war das damals die erste DDR-Punk-Band, die ich dann auf Kassette aufgenommen hatte, aus Paroktikum aufgenommen. Ja. Also ich habe Lattentat auch erst nach der Wende ein Tape davon. Also ich muss sagen, trotz dass ich damals mit den Kanalleuten da abgehangen habe, habe ich Lattentat bewusst auch erst im Nachhinein so richtig wahrgenommen, weil damals... Da warst du noch zu klein. Ja, als Zehnjähriger ist einem das halt auch nicht so bewusst so und genau. Ah ja, die Platte, die kannst du ja noch zu der Platte sagen, Hilmar. Ja, die Platte ist ja damals im Westen auch rausgekommen bei X-Mist Records, auch ein sehr bekannter Vertrieb, Mailorder aus dem Schwarzwald. 1987, glaube ich, wurde die von Luc aus Luxemburg, einem französischen Punker, rübergeschmuggelt, der gute Kontakte nach Leipzig hatte. Die Bänder wurden rübergeschmuggelt und Armin von X-Mist, der war wirklich damals sehr umtriebig, hat die dann veröffentlicht. Gespielt. Bekannt war sie dann damals wahrscheinlich erstmal nur im Westen, wo sie aber damals war Deutschpunk, die größte Deutschpunk-Zeit im Westen schon so ein bisschen vorbei. Vielleicht auch ein bisschen auf diesem X-Mist war doch so sehr Hardcore-orientiert. Burnbirds waren da drauf und so. Da ist sie vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht genau. Das ist gut möglich. Jedenfalls ist sie dann später, war sie irgendwann nicht mehr lieferbar und wurde dann, glaube ich, auch von den Leuten selber nachproduziert oder irgendwann sind nochmal Exemplare aufgetaucht. Es sind Exemplare aufgetaucht, die haben sie nochmal neu rausgebracht, genau. Und was? Ja. Smog Alarm von Lattentat. I'm not a liar. Die nennt sich Falsche Vögel mit F. Und die kommen aus Magdeburg. Und wir haben damals mit unserer Punkband auch öfter in Magdeburg gespielt, im Knast und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass ich Falsche Vögel die Leute auch immer ganz toll fand. Und live waren die sowieso der Hammer. Und die hatten erst eine Kassette aufgenommen, die war auch ganz großartig gemacht und super Songs drauf und so. Und danach noch eine Platte, oder so eine Maxi-Platte auf einem Label, die war auch großartig gemacht und von dieser Platte stammt dieser Song, den ich übelst verschärft finde. Okay, jetzt kommt Gesprengte Ketten. Denken wir bei uns nicht hin, hört ihr die Trommeln schlagen, dann uns leiden euch Menschen an, hört, wohin sie uns tragen, in eine Welt mit Säuf und Wahn. Haben wir echt bestürzt, oder haben wir euch gewonnen, das los, unsere Brüllen. Ist seit Enden, seit Enden, hört ihr die Trommeln schlagen, tanzt und leidet euch Menschen an, hört wohin, die uns raten, in eine Welt mit Leib und Wein. Noch nicht genug Feinde hat, der kann sich ja demnächst vielleicht welche machen, indem er ein paar nette Zeilen ans Paroktikum schreibt. Einer hat es gemacht, er ist deswegen kein Feind, ganz im Gegenteil, er ist immer noch ein lieber Freund. Johannes Waldmann hat festgestellt, dass das Paroktikum einem zusehenden Niveauverfall anheimfällt oder wie man das sonst so nennen soll. Es laufen viel zu viele deutsche Punk-Sachen, meint er, und ich soll die Hörer doch gefälligst nicht für blöder halten, als sie sind. Und aus diesem Grunde meint er, das Musikprogramm müsse sich ändern, sonst wird das Paroktikum den Bach hinuntergehen. Dies nur so als kleine Zitate aus seinem Brief. Vielen Dank für deine Meinung. Ja, das war Lutz Schramm, der war noch auf einer Kassette, ne? Ein Schnipsel. Ja, diese wunderbare Stimme von ja. Lutz Schramm. Damit kommen wir jetzt auch gleich zu den vergessenen Kindern, die auch damals natürlich bei Lutz Schramm vorgestellt wurden im Paroktikum. Und nachdem ich Sando entdeckte und völlig hin und weg war von ihrem Song Schweigen und Parolen und diversen anderen Kompositionen, war ich dann völlig hin und weg von vergessene Kinder nach dem Song, der jetzt als nächstes kommt, und zwar Betonkopf. Viel Spaß. Oh, Alleinste Wüste, die staubige Wüste, alleinste Wüste, der ist das Salz. Alleinste Wüste, der endlose Wüste, alleinste Wüste, der endlose Wald. Spring gegen den Marsch, Schritt beende. Jetzt hast uns die Erzähle, ist das Ende. Immer höher wird niemand, wie sich in uns befinden. Glaub mir, nur dass ich im Banken sehe. Und ja, jetzt leite ich wieder über zu meinem Teil. Irgendwann begann ich, wie gesagt, Zeitschriften zu lesen, Zap, Trust und auch kleinere Fanzines, auch aus dem Osten. Und da wurden dann oft Kassetten vorgestellt, wie von dem jetzt kommenden Lied zum Beispiel auf Safari in Ostdeutschland war das irgendein Teil. Die Band Bastowan, von der man im Internet noch nichts finden kann. Irgendwie, das hat mich auch mal überrascht, dass da noch Bands gibt, von denen man nichts findet. ja, es war, glaube ich, schon zeitlich ein bisschen später. Das war auf Safari in Ostdeutschland Teil 3. Der Macher kam aus Bernburg und hat mehrere Teile davon herausgebracht. Und auf jeden Fall vom Sound her sehr dünn, aber hat mir damals sehr gefallen. Also Bastowan jetzt mit verlorener Heimat, glaube ich. Ja. Jetzt kommt, ich wollte gerade so sagen, schon wieder, scheiße. Jetzt kommt Schleimkeim aus Stötterheim bei Erfurt. Diese Band gab es von 1980 bis 1996, was ganz schön lange ist, finde ich. So, die Story von dieser, ach scheiße. So, die, Christian. Die Story zu Schleimkeim braucht man, glaube ich, nicht nochmal aufwerten. Jedenfalls ist er 2005 gestorben schon, der Sänger Otze, in einer Klinik, in einer Psychiatrie, nach 7 Jahren, war der da schon stationiert? Weil sieben Jahre war der. Sieben Jahre dann, ja, genau. Und dann mit 41 am Herztod gestorben. Der hat seinen Vater zerhackt. Und nicht nur zerhackt, er hat ihn erst erschlagen und dann wollte er zersägen oder irgendwie da irgendwie. Ich glaube, er wollte es verschwinden lassen. Ja, das ist ziemlich crazy. Aber die Band ist trotzdem toll. Und jetzt, der Songname ist ja eigentlich ziemlich witzig, was wir jetzt spielen. Und zwar kommt jetzt: Der Mensch ist kein Tier. Tja, Otze, was soll ich sagen? Passt. Schau nochmal an, gell? Scheiß Pass, hab ich heute erwischt. Der Mensch ist kein Tier, da weiß ich, was er tut. Macht alles kaputt, das ist noch gut. Wenn es nur die Schritte, die er halt verbaut. Nach und her, hört mal die Wasser. Der nächste Act ist Jawbox aus den USA, aus dem Hardcore-Umfeld, Discord Records, Government Issue als Anhaltspunkte. Wurde natürlich auch bei DT64 bei Paroxicum vorgestellt, andere Musikrichtungen. Unter anderem wurde auch die Manchester-Szene, Manchester Rave vorgestellt. Jetzt aber, wie gesagt, ein Hardcore-Post-Hardcore-Stück von Jawbox, Impossible Figure. Oh, Ja, Jawbox. Ja, wieder zurück zu mir. Ich habe dann irgendwann Zivildienst gemacht in Kassel, auch hatte zum ersten Mal eigenes Geld und auch einen schönen Zivildienstausweis. Mit dem konnte man in seinen Heimatort fahren und da habe ich dann einfach Leipzig eingetragen. Irgendwie, da war nichts eingetragen, obwohl ich ja eigentlich aus Kassel kam und bin dann kostenlos mit der Bahn. Ich habe das recherchiert, genau, es muss im Juni 91 gewesen sein, nach Leipzig gefahren, um da auf ein Konzert zu gehen, nämlich die Band Go sollte dort spielen. Und zwar war die angekündigt für den Anker, glaube ich. Dann war ich in Leipzig irgendwann und da sagten mir Leute, ja, die Gruppe, die die Konzerte organisiert, die Reaktionsgruppe wohl, ist in die NATO umgezogen. Als ich da war, war da auch nichts irgendwie und irgendwann habe ich dann rausgefunden, ja, es ist wohl im Eiskeller sind die wohl hingezogen. Ja, jedenfalls habe ich dann das Konzert verpasst und auf dem Hauptbahnhof übernachtet. Deswegen spiele ich jetzt dennoch ein Lied der Band Go und zwar Section 28. Diese Reaktionskonzertgruppe, war das nicht auch so ein bisschen der Ausgangspunkt vom heutigen Coney Island? Ja, genau, die waren, wie gesagt, haben die meisten Konzerte in der NATO dann irgendwann 1990 gemacht, aber auch in ganz anderen Orten, glaube ich. Und irgendwann haben sie sich quasi, ja, wurden sie aus der NATO im Februar 91, glaube ich, rausgeschmissen, weil der Saal verwüstet war, haben dann einen neuen Ort gesucht und sich den Eiskeller quasi erkämpft. Und da sind sie dann, glaube ich, im April 91 eingezogen. Deswegen auch meine Verwirrung, wo das Konzert denn nun stattfindet. Das war im ZAP, glaube ich, diesem westdeutschen Hardcore-Fanzine angekündigt und ich kannte Leipzig nicht und habe mich ziemlich verirrt. Ja, jetzt das Lied Go, Section 28. Okay, jetzt kommt Antitakt, auch eine Band aus Magdeburg, die auch total verrückten Hardcore-Punk spielen. Die heißen nicht umsonst Antitakt, weil irgendwie kann der Sänger den Takt nie halten, aber das ist egal. Sie waren super, super, super, super toll. Wir haben ziemlich oft mit denen zusammengespielt und Falsche Vögel auch, die wir vorhin schon gespielt haben. So, dann kommt jetzt Antitakt mit Heimatstadt. Magdeburg, Heimatstadt, die Lande hab ich geschützt hat. Doch uns kriegt wohl nicht raus, wir sind für ewig hier zu Haus. Neigt sich langsam aber sicher dem Ende und wir merken gerade, dass wir gar nicht mal so gut kalkuliert haben mit unseren Songs. Ich hätte eigentlich gerne noch Messer Vanzani aus dem Ska-Reggae-Flügel mit eingebaut, von denen dann ja später einige Mitglieder zur Begleitband von unter anderem Gentleman und zum Teil auch Fettes Brot wurden. Das nächste Mal. Mit ihrem Hit Pieces Wonder, ja genau, das werden wir dann beim nächsten Mal hören. Ja. Auf jeden Fall mit rein muss Sando mit ihrem Song Schweigen und Parolen natürlich auch zu finden auf Paroktikum, die anderen Bands, dem legendären Sampler. Und ja, einfach genießen. Viel Spaß. Verschlucken dich, deine Träume bespucken dich. Du hast sie nie dorthin gebracht, zu denen du sie uns gemacht. Du bist nervös und wartest, nervös und hungrig. Ich küss dich wach, du bleibst gezähmt. Deine Zunge hängt animalisch. Du meinst Krach und bist bequem. Und das Schweigen wird lauter. Unbequemer kann. Schütze mich nicht mit deinem Mund, denn du hast kein Meer und bist gesund. Und das Schweigen wird lauter. Die alle Häuser verschlucken dich, deine Träume bespucken dich. Du hast sie nie dorthin gebracht, zu denen du sie uns gemacht. Du bist nervös und wartest, nervös und hungrig. Sando, haben mir damals auch sehr gefallen und wurden ja auch ziemlich hoch und runter gespielt. Als nächstes ein Stück von der Band No Means No, die musste ich noch mit unterbringen. Im Dezember 89 ist ja die Platte Wrong, glaube ich, erschienen von No Means No, und für mich war No Means No wirklich so eine Band, die zu der Zeit halt genau das gespielt hat, was ich gedacht habe irgendwie, und deswegen jetzt das Lied Brainless Wonder von No Means No. We'll be right back. jetzt mein letzter Song für heute. Da spiele ich meine eigene Band. Wir kommen, wie gesagt, vom Dorf in Wevensleben und aus Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das ist, naja, jedenfalls kommt jetzt Tetravinyl mit, soll ich den Namen vergessen? Sein Weg, genau so hieß der Song von unserer EP. Genau, das ist ein cooler Song. Viel Spaß dabei. Damit. Ciao. Letztes Lied für heute ist von The Art mit einer Live-Version von Sie sagte. Ich habe sie das erste Mal am 10.10.1990 gesehen. Ich war hin und weg von der Energie, von der Wut, aber auch von der Schönheit der Texte, was ich auch damals schon ziemlich wichtig fand. Und genau, jetzt kommen sie mit ihrem Live-Klassiker Sie sagte. We'll be right back. Ganz so. Ja, wir verabschieden uns. Genau. Das war es leider schon wieder. Es hat Spaß gemacht mit euch. Aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, nicht, Hilmar? Danke für eure Geduld auf jeden Fall, aber es gibt vielleicht nochmal eine Sendung. Nee, ganz bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Also freut euch drauf. Dann Lost Mixtape. Bis bald. Ciao. Bis ciao. Und das war Lost Mixtape. Bei Radio Blau.